esse gern Kartoffeln. Ich esse gern Kartoffeln. Und Erbsen können zu einem guten Verständnis der Marktwirtschaft führen. Es gibt eine Studie, die beweist, dass Obst nicht Gemüse heißt. Obst ist schlecht, Gemüse ist gut. Tüften sind hässlich. Tüften sind der Hammer. Tüften sind und Tüften sind Kartoffeln. Reizthema! Niemand hört gerne Dinge über stärkerhaltige Produkte. Kartoffeln sind der beste Freund des Menschen. Beantworten Sie folgende Frage mit Ja oder Nein. Wo wohnst du? War das eine rhetorische Frage? Antwort A, ja. Antwort B, nein. Antwort C, Bonn. Oder Antwort D, ich hatte in der Schule kein Mathe. 5, 4, 3, 2, 1. Ich kann doch mal gucken. Tüften sind toll. Tüften sind prima. Tüften sind und Tüften sind Kartoffeln. Ganz ohne Bezug. Ganz ohne Bezug. Ganz ohne Bezug. Ohne Bettbezug. Ohne Bezug. Ohne Bezug. Ohne Bezug. Ohne Bezug. Ohne oder mit Bettbezug? Das weißt du doch nicht. Schlafanzug. Bezug. Schlafanzug. Bezug. Bezug. Bezug. Komm, was sagst du denn dazu? Bezug. Tüften sind gone. Tüften sind gone. Tüften sind und Tüften sind Kartoffeln. Lasst uns ein Fass aufmachen. Also wie jetzt? Mit was drin oder im Sinne von dieser Metapher ein Fass aufmachen? Hüften sind kaputt. Hüften sind künstlich. Gone. Gone. Gone. Gone. Gone, gone, gone, gone. Gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone,